kedua, zakh mus bel ata doiz khakir wie ze zu lernen mit kinder mit buchrem in sind zwei schitte sind dem ich muss ein bissel durchschmissen du was halten am da anfang sei frei mit kinder gemure bei 12 13 Und hat gamm, der Verstehen ist, dass er geht, und dass er pinklich, darf man anfangen frei. Und der andere Verschitte halt, nein. Man darf sehen, wo er versteht. Laut seiner Suche. Und noch zu jung, man darf gar nicht staatlich, später anfangen gemurren. Nochmal maß besande, beide mal halchen, ich verstehe tief, was geschieht. Ich sehe, du, die Idee, die Sorte von Talmud Teure, was jetzt will mir jeder eine will sein, sich zu sein Kind, jeder will sein Kind zu sein, Aber Teure, so lernen Teure, so Maschir, so Liebe um zu lernen Teure. Das ist doch der Tachlis, was jede Tate wünscht sich. Also außerdem ist es dann schon immer mit, was soll Liebe um zu lernen, Gemüse, Scheunen. Also, alles ist aber Teure, lass ich mit dem Ressäure. Vielleicht tut man ja, wird arbeiten, aber wenn er kennt, soll lernen. Ich will es besser rupplagen, um ein Chaischig zu lernen. Das ist das Sache, was jeder eine wünscht sich sein Kind. Um ein Chaischig zu lernen. Und ich will es kennenlernen. Man sagt ein Joke. Ein Ganner meint sich, einer muss kennengelernen. Ein Ganner, einer muss gelernen. Ich will es kennenlernen. Es ist ein Kennenlernen. Er lernt jetzt ja kennenlernen. So. Die Schale ist, wie man ist mit Magna. Die Sachen sind gewöhnlich. Alles sind Exceptions. Gewöhnlich als eine Sache, wo die Gäste einmal an archaische Geschichten der Jünger Juden. Das ist die größte Jesod. Ein anderer wird, ein Mensch, wenn man sagen wird, bald schieben. Mit 20, sie wird 25. Dann muss ich sagen, er geht nach Yeshiva, dann lernt es groß zu lernen. Dann muss ich sagen, er hat verstehen. Aber es ist sehr, sehr schwer. Er soll keine sein, der ist so ein Chaischik. Er ist so ein Interesse, was er tut. Einer, was als Jünger bucht, sie als Jünger, hat schon äußerst betäubt. Er war der Kind, man kennt alles Team. Man ist eigentlich ein Dube, man kennt einen Menschen, der bei Kiew hat umgefangen, war fertig. Alles kennt man. Das ist nicht der... Alles sind Exceptions to the rule. Aber warte, darf man in der Stadlis, als du so geschehen, bei der Jünger Jude. Man meile, ist wie du beschaffst eine größere Bayer, eine größere Problem. Von einer Seite, jetzt will man, als wie früher, so steht in der Mura, der Mama von der Bjöse, der reingebringende Kind in das Medisch. Wie früher ist besser? So sagen wir, Zargileini, so sagen wir, ein Herrgel ist so leben mit der Hirn die ganze Zeit über die Teure. Die andere sagt, die andere Zeit, streit sehr stark, er sagt, tun sei frei, versteht ihr nicht, er lernt sich aufs Geheimnis zu verstehen. Und er bleibt schon sein ganzes Leben, er lernt den Kopf von einem Jingo, Wo soll man hin, du? Wo sind die Pissern von dem Problem? Aber, jetzt weiß man, dass es auch gibt, wie soll man jede Sache heizen? Wenn ich komme, ich schlimm mich. Was soll sie tun? In Chazal, ja. Man darf umfangen, nicht. Das ist nicht, lässt man den Pallig. Ja, bis dann. Man soll lassen das Kind liegen mit Bruder Lisbeth. Er sucht mich Neues. Er versteht ein bisschen, ein bisschen. Können mach ihm interessiert in Lernen. In dieses Gebäste auf der Gesalz tiefer Verstand von einem Mensch, was rief sich liegen mit Bruder Lisbeth. Größe, größe, ist so. Das ist jede Sache, sei bei einem Kind, sei bei einem Adult, aber ein Kind ist doch mehr eine Geil. Er soll suchen, er soll etwas verstehen. Trau nicht so reingehen, so tiefen verstehen. Weil die Zeit, wo du bist, busy mit dem, does not pay off. Doesn't pay off. Ich leg daran, Schuhe, also pünktlich verstehen, jede Wort und jede Sache. Er hat geschaffen, er hat sie jing, Körper noch roi. Ich will bei einer Adult geht und die ist so, also in a certain sense. Also nicht einiges Wert reinzugehen in das Wurde, aber das ist extra schmiss, ich will jetzt schon lange. Aber ein Kind ist sicher so. Lass ihm suchen, ich verstehe ihn halbwegs. Lass ihm suchen. Lass ihm sich einreden, dass er versteht. Sag mal, sagt man, er naht sich. Lass sich nahren. So, who cares? Das sind nicht deine Kinder, das sind nicht dein Goal jetzt. Sie machen sicher, dass er versteht 100%, was tut sich. No. Dein Goal ist, ihm zu geben, ein Hergel bei der Teure. In ob der Hergel bei der Teure geht mehr als mein Furt. Next, weiter gegangen, weiter. Jetzt geht er hergo. Man stellt sich auf, wird es geklappt, wird es gehackt, sonst du kein hergo. Der Ligmer geht er hergo. Once du er hergo. Meint es zu sagen, er wird habituated, als, das ist schon sein Habit, als er hat lieb zu lernen, es aufzumachen, aber schnell, sagen wir, it's a part of his life. Er kann und ihm kennen nicht. Eventually, wird ein Tut sich aufwecken und er fragen, wo ist er her, wo ist er hin. Können das zu ihm gemacht, dass du jetzt sie gebindet zu dem und er wird sich in der jungen Zeit verteilen, sehr wie Pichl. Als älter bin, wäre 15, 16, 17, 20, 21. No, jetzt ist er aufmachen, so wie ein Flower. Macht das sie, dann macht es sich auf, er hat uns zu fliegen, er hat uns zu verstehen. Im Mund ist doch, oi wird es verstehen, oi wird den Jean interessiert in dem, okay, kennst du nicht so, als Lia Zierme wollten gemacht, jinge Wahrheit verstehen, wollte ich so gechanged. Das ist nicht, damals ist es bescheid, hat er nicht das so trist, zu den Kischen, von Kennerang ein Tief. Und er hat ja zusammen mit Lernen, also wie, auf anderen Level, nicht so tief. Das ist auch gut, aber meine ich, dass das als Lied zieht, was angefangen frieren, was mehr tief, was so etwas hat sich geändert. Nein. Weil dem schön ist, was kommt bei der 25, sie bei der 23, für welchen Rang in der Sache, das ist eine Sache, was da geschehen, naturally. In anderen Worten, es geschieht als eine Ripeness von der Mind von einem Mensch, in alle Sachen, in weltliche Sachen, in was er tracht, muss man dit, den Kopf, das Liebste verstehen. Aber der Chayschik, das geschieht in den jungen Jahren. So, ich würde schon bekommen den Chayschik. In, er hat natürlich, als er so Tewe, als er so Tchinnen, in welchen der Gein jede Sache hat umgekommen, in alle Sachen von der Welt, in was er leint, in was er dit, das ist seine Nature, er will, das ist auch nicht, was kommt zu teuer auch. Und dann ist das nicht, okay. Ich meine, kannst du nicht sagen, dass du irgendwie anders hast, aber du früher angefangen zu verstehen, das war eine getauschte Sache. Ich meine, ich ziehe, du, Bei jedem einen, es hat Kinder, sie, meine, die Kinder von 10, 11, 12 bis 18. Number one, sie schicken zu solchen Yeshivas, wo es ist mehr gegeert towards ending in der Sache, must be in der Sache. In all die Yeshivas am Mainz haben das nicht, darf man sehen, wie man kann das unfilmen in der Heim. Und das ist auch ein Kürz in der Jingle zu lernen mit Schneis. In zu suchen, ich doch kauf nach Preis, etwas eine gute Sache, der endigst. In die Kinder wissen, als er kauft mit Schneis, er versteht halbwegs, etwas allein der Deutsch und Englisch und Jiddisch. Er hat geendigt, was sagt er. Er geht zu der nächsten, was sagt er. Er geendigt. Er darf fühlen, als er geendigt, was sagt er. Und ich weiß, du Menschen, was seine mehr into die Kinder soll sich verheeren und soll sich kennen bald und noch als solche scheine Sachen. Aber du sind nicht der nicht ewige, du ist der beste Weg. Und man sieht, dass ein Kind hat sich kein Geduld zu chasern. Er wird frustrated. Darf man ihm losen lernen, weiter. Weiter. Und also fühlt er der Kind, er kommt zu seinem Hergel zu gehen von noch einmal Sechte, noch einmal Sechte, er kommt ein Geischig zu lernen. Wenn ich gesagt habe, als alle, ich meine, ich weiß nicht, was von Gedäude ist, haben alle gelernt, wenn sie noch in Jinge buchern. Haben sie gelernt mit der Smude. Es ist, geht mit Steiflich, also nicht, Frank Kiewski, die alle, weiß man als Kind, als Bucher, haben sie gelernt, was sie machen. Seht, am Amul Inge Buchern, was können sitzen, Schuhe in Lernen. Seht, am Amul, was lernt über die, das am Lernt bei seinen Schiebe, es rief sich Ian, am Lernt über die Schiehe, oder kiegt er an das Sefuren von Achreunem. Und das ist schon sei Kusche, weil gewöhnlich solche Sachen kämen nicht unhalten für zu lang. Gewöhnlich ist es schwer, sich mehr Racken zu sein für eine lange Zeit, auf Sachen, die sind dackesdige jenen. Aber man darf wissen, also viele eine, was kenne ich umkommen zu dem. Und ich habe meine, also drauf sein, also ich noch nicht, darf nicht meinen, das ist das ist ein Puzzle, verkehrt. Es ist mehr gesinnt, als der Bucherl ist äußig in Sogen, in Endigen, in das geht immer heischig, eventually, man sagt in Englisch, ich shouldn't burn out. Shouldn't burn out, weil ein Mensch legt sich einmal ran, zieh Sachen in, und es ist äußig in dem Ziehsach Schuhe, kann es mehr, die Menschen kennen das verdammt, aber nicht jeder, aber die können es bringen zu einem Stück Kielkel. Aber eine, was ist äußig in Sogen und in Ligmer, verkehrt, bekommt der Chaischik mit der Simche, in it doesn't burn out. Sprache, was er will, mit der Hand. Muss der Größe hier so, doesn't burn out. Und du weißt, dass der Wrestler geht drüber heran, sagt, das sei so eine Sache. Na, warte, ich kann sich tarnen, ich gehe ein bisschen zu extrem. Aber jetzt viel mit älteren Menschen, und er sagt, wir können sich tarnen auf jede Sache, wir können treffen Criticism. Aber in generally, die Idee von ihm ist sehr, sehr gute Idee. Die Idee, was ich weiß nicht, ob Nachbarn oder ob Nussen, die Idee ist eine gute Idee. Die Idee ist gewesen, also focussen auf endigen Blätter. Endigen Blätter von Schochen Urech, von Teubes Yosef. Und wie viel man versteht, you pick up. Weil er gewiss, also wie ich so jetzt in der Tape, so eine, was hat schon die Foundation von der Simche, von Endigen, von Sogen, eventually, rauf Menschen, at least, wenn sich ein Tag over can decide, lass mich verstehen, ein bisschen besser. Ein Mensch mit Tebe ist neugierig zu verstehen. So, wir sind sehr, sehr dumm, oder sehr stupid. Also, wir sind 30 Jahre alt, in sitzen vier Schuhe, Togen, Sogen, Blätter. Noch next time, sei du in der Mischung noch ein bisschen besser. Herankicken bei Turniere, herankicken der Rambam, der ist Jantuf. Du kannst dann move up a step every time a little bit. Und du ist ein System, wie er so, ein Mensch kann keine so seine Sache nicht in der Weg finden, es fokussen in heranzoomen in jede Sache. Das ist der Geure, der Weg, was er sagt, halt man, das ist der richtige Weg von ihnen. No, er hat einen anderen Weg. Die Gitte Muschel von dem ist Paint in der Hose. Das ist die Sache, was geht von einem, der Gitte Muschel. So, eines kommt mit der Brush, mit der Paint, und er geht jedes Spot. Man sieht sich, er verfehlt nicht kein Inch, wo die Brush nicht gegangen ist. In der zweite Mensch kommt Paint, er kippt auf, er nimmt eine Brush, er flieht darin von einem Echo zu der anderen mit einem größeren Roller in der halben Finde ist er völlig gepainted. Sitte da, er reicht sich auf ihn, sitte da, er ist gewagt, ich kann echt dies bald noch einmal. So, Heim und Ayudov, sind Mammes die Muschel. Der ist so gepaint mit der Brush, jede Dat und Dat. Wird mäudig ausgemitschelt, weil am Ende ist es tedious work, man stellt sich auf. Man kiegt, hab ich ja gemacht, der Dat, sie nicht gemacht, der Dat. Und sie sagt, der Herr zittert ihm schon, wenn er so pünktlich umfüllen jede Dat. Ja, er hat schon gepaint, der halbe Hose schon ausgemitschelt, und sie geht ihm schon, der Nerven krachen ihm. Der andere Mensch, sie sagt, ach, schneller, fliegt du, er geht, er macht, er paint. Und wow, er hat einen Schutz, zwei Schutz, ich kenne die ganze Hose. Nein, geht dann, fühlt er so, geht, wow, ich kenne die Hose. Und er sagt ihm so, ich weiß, du lächer da. Er geht, Lunch Break. Er hat dann noch einmal. Er sagt ihm, die ist doch ein Schuh, die macht doch selber ein Steak, das los. Sag doch, ich geh dir nach dritten Mal. Was geschieht ist, zock es auf. Beerech. Er sagt, nochmal schon hängen sie in exact details, aber more or less, der mein Eifen, der zweite Mensch, Schimmel, ich mein Schrieben, der was gar nicht sei, slow, der paint the holes, amisch, so. So, ich endlich in derselbe Zeit, ich kann endlich in Stelle, später bin ich dasselbe. In Leben ist im Ganzen, jedes Mal sein Titel, Job ist er ausgemitscht, in der Filter, so Pressure, wenn man rief das, Pressure. In der andere, fehlt mehr Geschmack, lacht, easy. So beide haben accomplished dieselbe Sache, und jene hat sich getan mit der ruhige Balle, und jene mit der Ungezeugenkeit. So die selbe Muschel ist im Ballen. Eventually, eigentlich ist die Hilfe von jedem Mensch, jedem Mensch hofft zu leben. Jetzt kennen lernen teure 70 Jahre oder 80 Jahre. Oide nieben Besaibu, Sigmund mit Chachumim, Kolosche mit Kienem, Daten mit Toi Seifes allein. So, finisht, es ist noch nicht geendigt. Mit Unkeme Nachamu, mit Zibiga Nachamu, Iga Nachamu, Nachamu. Don't worry. In der Iga Nachamu ist nicht das, was man rief Chazure. Die Chazure-Sache, ich gehe ein bisschen... Wenn man rief dran, Chazure, ist weitergegangen mit der Sort Pressure ungezeugen, wenn ich verwusst. Okay, man geht jetzt geendigt lernen, man geht jetzt überchaseln und man geht das kennen Kolor, aber bitte das nicht kennen Kolor. So geht mit der Warte mit derselben Zugang, als man sich denken, geht der Job. Man darf kicken auf jedes Loch, nach umfüllendem Loch. Das ist schon Warte, derselbe zu das ein, wie ich rief es, der schwer. Nein. Der Chazur darf gehen mit einem anderen System. Chazur darf gehen, so wie der Painter. Als wenn lernt, sagt okay, ich lasse über Sachen verstehen. Next time ich das lerne, ich verstehe es besser. In der Zeit ist der zweite, und next time ich verstehe es noch besser. So, der Chazur ist nicht, wie er schmeißt sich, oh, jetzt verstehe ich schon, früher habe ich nicht, und früher habe ich jetzt die Unchazur heißt ich gelernt, die haben meine Statements, also du, das heißt, von vier, fünf, vier Mal heißt ich gelernt. Das ist nicht necessary. The necessary is, as er soll wissen, eventually wird er es verstehen, und er sei zufrieden, wie viel er ja verstanden. Das ist die Idee, wie er soll ihm nicht dem Hallig von, ich habe es gegeben, nur von der Breslauer Hallig. Mit dem Hallig arbeitet auf anything. Mure, auf Teufels, auf Rasch, auf sich ein Urlaub, anything. Lest das Siege. Ich steig sich pinkel die Kasche der Terrasse. Ich steig sich die Few Lines. Ich steig sich das Rasch. Okay, Menschen sind ungezeugen. Andy, geh warte. Eventually, in 2 Jahren, 10, 5 Jahren, ist er noch mal Ende mit 6. Oder schon 10 Jahren. Bus ein Mensch lernt einmal. Etwas bleibt stock in der Kopf. Der Mensch ist ein beschaffener Mensch mit einem mäuerdigen Batuna, mäuerdigen Sachen, Mensch gedenkt Sachen. Nicht maßig, Mensch hat sich keine Ahnung, wie viele Sachen er gedenkt. Mensch rennt so hoch, man vergisst. Es ist unbelievable. Eine Sache ist ein Mensch gelernt, auf einmal, wie viele Sachen sie bleibt in seinem Kopf. In der geht sich schon viele Credits von dem. Er patscht sich und, ich vergesse alles, ich denke nicht, gut nicht. So hat er Zeit jetzt, weil es nicht immer ist. Er gedenkt an so eine Sache, wenn er geht über das zweite Mal, ich meine, das ist der größte Weg, wie ein Mensch kann proven, wie falsch er ist, dass er gedenkt ist, jeder Mensch stellt sich an, ich war schwache Sekunden, ich denke nicht. Das ist so falsch, wie soll ich das? Von dem allein. Und die Sache verschmissen jetzt. Lass mich sogar Menschen lernen, das ist eine Sache jetzt. In den 5 Jahren lernt er es noch einmal. Er lernt es noch einmal, sich aufstellen bei neuen Sachen, bei anderen Sachen. Er sieht noch eine Layer, das hat früher nicht gesehen. Warum? Weil er schon gekauft hat, die erste Layer, so jetzt halte ich aber die zweite Layer. Er hat mir gesagt, ja, gedenkt etwas. So tun nicht lassen sich von der. Die Azaz Ha-Yaitze, wie ich rief es, die Jiesch, was... Das ist 100% des Azaz Ha-Yaitze. Er will... Yaitze will dich machen fühlen... Nee... Ich denk's nicht... Man darf machen Chazure, man darf machen Ahim, man darf machen Ahim... Wenn man macht Chazure, vergesst du noch einmal, bis wir jetzt die ganze zerbrochen, ich denk, anyway, ich wohne nicht... Nein. Look for my eyes, hello. I don't care. Here, and then, water. And here, weiß ganz gut, als sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei bleibt eigentlich, es bleibt intuitiv behalten. Es ist so kein Schimmreason, wo es mir kennt, nicht anyone. Ich sage jetzt, dass nicht klar, dass es nicht geschehen hat, wenn es nicht. Menschen meinen, dass da sagen, da Kreuzel zieht, ach weiß ich, das ist ein Genius, die alle meinen, mich gassen. Ich mit mal geschieht von Breslau, weil das ich. Ich suche nicht, weil ich mal Breslau bin, ich suche nicht, weil ich muss Mäude sein, es ist. Burgische Gewandte, es ist meine eigene Schuhe, meine eigene Sache. Anyone, bis Albert, bis die Kirche, bis der Körper, alles gut, kann endigen ganz schulchen Urich mit ganz Schass. Man hypt un, immer geht, immer geht, immer geht. Ein Mensch hat sich kein, ein Mensch hat träumt, zu treffen, nach Havrisse, was ist in der Speich, in der same boat, wie von der Schitte, du. Und auch nicht. Ich kann das Team allein. Das ist auch immer das Beste zu haben, den allein. Ich habe es, okay, ich gehe es damals jetzt oben. But. Die Idee, als ein Mensch kann ich endigen, und es ist, get off, das ist die extra Sache. Da wissen, dass man kann, ja, man darf das Team the right way. The right way is, nicht sich aufzustellen, zu gehen, endigt. Lehn erst, endigt, ich habe geendigt, was sagt der Bruch ist, Schabes, warte. Und so kannst du den, kannst du eine Choice, du kannst gehen zu Tor. Bis Josef. Mach auf dem Tor, Haibun, Simon Alaf, Simon Beis. So gib ich dir bis Yosef. Es ist noch viel geringer wie Gemur. Tor bis Yosef, gewöhnlich. Es ist klar, du verstehst besser, was es stützt, auf Schub kann man forschen. Es ist Tor bis Yosef. Schlag nur, okay, selbe Masse. Du lernst ab Tasch, am Morgen auf Rom, verstehst, dass es geht. Aber nicht. Warte, tue so. Du musst dich kicken, okay, wo du machst das Schrekelpschad, wo du bist das Rad, wo du mal, wo du primär gut, wo du, nein, wo du mal, warum? Verstehst du, dass es geht? Verstehst du es nicht? Warte. Endlich ganz auf Heim, also aller Seite, Simon noch Simon. Jetzt hier da, ja, eben weise, ich habe schon Mischbett, alles. Und bevor ihr noch, wenn es an, ich weiß, ich bin 40, 50 Jahre alt, 60, I don't care. Was du unbelievable sag teuer in deinem Kopf. Was unbelievable sag teuer. Und nun fangst du noch einmal. Ich hoffe, da ist die Hälfte von Marias Jungen, wir können leben, wir können 3-4 Mal endigen, also jetzt öfter mehr, das zweite Mal geht schon schneller. Es aufkommt wie eine Welt, dass du mal sag teuer. Du kannst nicht so machen, Alter.